Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 19. Wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Gott segne dieses Wort. Er versagt nie. In diesem Bibeltext hier aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Petrusbrief, lernen wir mehr, was es bedeutet, als Christ zu leiden und wir, die wir Jesus Christus folgen. Und was dieser Vers nicht bedeutet, ist, dass wir Leid aussetzen oder dass wir denken irgendwie, dass wenn wir leiden, dass wir Gott damit besser gefallen oder dass Gott uns mehr liebt als andere. Das ist falsch. Darauf kommt es nicht an. Es geht hier um Situationen, wo manchmal, wo wir Leid erfahren im Leben und wir wissen nicht, was wir haben vielleicht alles versucht in eigener Kraft, was zu tun ist oder was man tun könnte. Aber wir haben irgendwann erkannt, dass wir in eigener Kraft nicht weiter wissen und nicht weiter keinen Rat haben. Und wichtig ist, dass wir hier verstehen, dass Gott uns einlädt, weiter ihm zu vertrauen, ja, weiter Gutes zu tun, das heißt, gegeben wie die Möglichkeiten sind. Manchmal ist das nicht so einfach, weil wir vielleicht in sehr mit bösartigen Menschen zu tun haben. Oder das Böse, wir können uns nicht unmittelbar abwenden manchmal. Wenn wir es können, natürlich, wenn ihr könnt, wendet euch vom Bösen ab und von bösen Menschen. Das ist wichtig, ja. Das kann manchmal auch in der eigenen Familie sein. Aber wichtig ist zu verstehen, dass wir uns Gott anvertrauen sollen. Denn er hat uns geschaffen. Jesus Christus ist der Schöpfer. Jesus Christus hat das ganze Universum, das Universum geschaffen. Die Erde, die Welt, die Menschen, Tiere, Pflanzen, alles. Und er kennt uns auch individuell. Jesus kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wichtig ist hier zu verstehen, dass wir eben verstehen, dass Jesus Christus nie versagt. Andere Menschen können sich vielleicht abwenden von uns oder was auch immer. Aber Jesus Christus ist anders. Er versagt nie. Und wir tun gut daran, uns an dieser Wahrheit festzuhalten. Und wir haben das Versprechen hier im Petrusbrief, der letzte zum Schluss, wo er sagt, er wird treu zu euch stehen. Das ist unser Jesus Christus. Und das ist das Versprechen, dass Jesus nie versagt und uns treu ist und uns hilft. Ja, egal, welche Situation wir nun durchmachen. Wichtig ist, dass wir uns immer ihm zuerst zuwenden, zu allen Zeiten, in allen Situationen, zu Jesus Christus, ja, und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und er hat einen ganz bestimmten Zeitrahmen und Plan, und manchmal ist es so, dass er eben durch Schwierigkeiten und Sorgen, Probleme, Kummer, auch Krankheit, was auch immer es sein mag, auch Leid, auch den Tod vielleicht anderer oder Menschen, die uns nahestehen, und dass er versucht, uns zu erreichen manchmal, ja, und uns zu helfen, ja, auch wenn das so nicht wahrnehmbar ist oft, oder wir fühlen uns ganz anders. Die Wahrheit ist, dass Jesus nie versagt. Alles, was passiert in unserem Leben, muss erst von Jesus Christus durch seine Hand gegeben sein und von ihm Gott gegeben gelassen worden sein, zugelassen worden sein. Das heißt nicht, dass er uns mehr oder weniger liebt. Ganz im Gegenteil, es ist die Einladung, uns Jesus Christus zuzuwenden, denn er hat immer etwas vor in unserem Leben. Sein Zeitrahmen und wie er das tut, ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und wir verstehen das, denn er hat uns ganz individuell geschaffen, egal wer wir sind. Und die Einladung ist, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und uns ihm zuzuwenden und uns nicht abzuwenden von Jesus. Darauf kommt es an, denn Jesus versagt nie, Jesus wird treu. zu uns stehen. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und du versagst nie. Du wirst immer treu zu uns stehen. Wir haben dein Versprechen hier in deinem Wort. Und wir danken dir, dass du uns nicht nur dieses Versprechen gibst, sondern auch hältst. Und wir danken dir für die Hilfe, die wir brauchen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, als reuige Sünder. Reuig, dass wir uns der Sünde abwenden und du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und auch eben aufzeigst, was du erreichen willst, in und durch uns, in unsere Herzen. Und wir danken dir für diese Wahrheit und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.